Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Wölferadios. Ja, Spiel in Gent, 3-2 gewonnen, boah, ich muss das Adrenalin erstmal wieder ein bisschen runterkühlen. Und natürlich habe ich wieder spannende Gesprächspartner, unter anderem Stadion-DJ Dirk Wöhler, der uns erzählt, was er da so veranstaltet, jedes Heimspiel beim VfL. Und nach Gent ist vor Berlin, ich rede mit Michael Jahn, langjähriger Sportjournalist bei der Berliner Zeitung und Buchautor über Hertha BSC, den kommenden Gegner des VfL. Ja, und natürlich kommen bei mir auch die Fans zu Wort, die mir geschrieben haben, nach dem Spiel gegen Ingolstadt und der Plakataktion spreche ich mit Vertretern aus der Nordkurve. Europapokal, Europapo. 75 Minuten hatte ich beim Spiel in Gent ein Stäbchen, danach schrumpfte das Ganze wieder so ein bisschen nach innen. Junge, Junge, was war das für ein Spiel? Da muss man erstmal ein bisschen wieder runterkommen. Bevor es wieder losgeht mit dem, oh, wie kann man denn da in die letzten 10 Minuten, Viertelstunde so einen Mist dann nochmal abliefern? Leute, das ist Achtelfinale Champions League. Wir haben 3 Auswärtstore geschossen. Ich will verdammt nochmal positiv bleiben. Ist das geil? Jetzt haben wir da Julian De Bruyne, der 2 Weltklasse-Tore erzielt. Die waren alle super rausgespielt. Max Kruse macht 1, könnte eigentlich noch ein 4. machen. Insgesamt eine absolut super Top-Mannschaftsleistung. Schon in der ersten Halbzeit angefangen. Die Mannschaft hat sich endlich belohnt. Sie ist gegengegangen. Sie hat den Kampf der belgischen Bullen angenommen und das muss man echt mal positiv herausstellen. Ja, wir können hergehen und die letzte Viertelstunde, ja, das ist wieder nicht spitzenteamwürdig, da haben wir, wollten wir nur verwalten und so weiter und so fort und das, da ist, hat man dann keinen Zugriff mehr bekommen, als sie alles nach vorne geworfen haben, die Belgier. Und natürlich auch so Geschichten wie, ja, sind wir denn nicht fit, konnten wir da konditionell nicht mehr zulegen. Da muss ich ganz ehrlich mal sagen, scheiß drauf! Da machen wir das Ding halt in Wolfsburg klar. Und mal ganz ehrlich, wenn uns vor dem Spiel einer gesagt hätte, ihr gewinnt in Gent 3-2, das hätte doch jeder mit unterschrieben. Klar, nach Spielverlauf kann man immer drüber meckern und doch sagen, ah, das muss eigentlich souveräner nach Hause gespielt werden und es war unnötig. Ja, sehe ich auch so. Aber lasst uns um Gottes Willen positiv bleiben. Ja, weil das hat die Mannschaft verdient. Sie ist so aufgetreten, wie wir uns das immer jetzt auch in den letzten Wochen gewünscht haben. Und da muss man dann auch mal, ich meine, Zähne gerade sein lassen. Ja, letztendlich muss man auch erwarten können, dass man da die Konzentration hochhält und dass man das ein bisschen souveräner nach Hause spielt hinten raus. Ich glaube, die Spieler haben sich selbst am meisten geärgert, wenn man die Auswechslung von Max Kruse da beobachtet hat. Man darf da nicht mehr so unter Druck kommen, man muss das souveräner nach Hause spielen. Ich glaube, das wird auch Dieter Hecking in der Analyse sehr, sehr genau ansprechen. Und eine Sache möchte ich an dieser Stelle mal beerdigen, nachdem wir jetzt die Spiele gesehen haben, Ingolstadt und gegen Hertha. Die Mannschaft spielt nicht gegen den Trainer. Ja? Und solche Diskussionen wie, erreicht der Trainer die Mannschaft noch, die würde ich gerne an dieser Stelle mal beerdigen, weil keine Truppe, die den Trainer loshaben möchte, tritt so auf und kämpft vor allen Dingen, wie es in Ingolstadt, gegen Ingolstadt der Fall war und spielt sich ja zum Teil ja in einen Rausch, kann man ja fast sagen, 3-0 auswärts bei einer Truppe, wo wir das insgesamt, glaube ich, alle nicht so erwartet haben, selbst auch die Experten in den einzelnen Fernsehstudios ja nicht. Und da muss man tatsächlich hingehen und sagen, à la Bonheur, was der VfL die ersten 75 Minuten abgeliefert hat, danach wird natürlich zu reden sein und ich denke, das wird auch noch ausführlich gemacht. Und ich gehe durchaus optimistisch jetzt mal in die Zukunft und sage, die nächsten Aufgaben, da habe ich jetzt nicht mehr so viel Bammel wie vor noch 2-3 Wochen, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Schnell noch ein paar Zahlen. Wolfsburg hat in Gent 16-12 Torschüsse erzielt, also mehr als die Heimmannschaft. Das ist schon mal bemerkenswert. Ja, bei den anderen Kategorien, da sieht es so ein bisschen mau aus. Also ich glaube, da hat die letzte Viertelstunde einiges verhagelt, wo wir ja sozusagen alle entscheidenden Kategorien hergeschenkt haben. Ne, Zweikampfquote hat man relativ ausgeglichen noch gestalten können mit 47,5% gewonnener Duelle. Und die Passquote ist für Wolfsburg Verhältnisse auch so, ja, so geht's so, waren so bei 75% Passquote. Das geht natürlich letztendlich besser, aber unterm Strich stehen die 3 Tore, ne, von Julian Draxler. Ich glaube, der wäre auch mal was für Schalke. Und Max Kruse. Und da, wenn man bedenkt, wie wir bisher auswärts aufgetreten sind, gehe ich mal von aus, dass wir trotz der letzten Viertelstunde durchaus mal zufrieden sein können. Ja, und zufrieden mit dem VfL Wolfsburg ist sicherlich auch mein erster Gesprächsgast. VfL intern. Genau, und das ist Dirk Wöhler, seines Zeichens Stadion-DJ des VfL Wolfsburg, immer dabei, wenn die Wölfe bei den Heimspielen loslegen oder auch bei zahlreichen Events wie beim DFB-Pokalfinale. Hallo Dirk! Hi! Ja, geiler Auswärtssieg in Gent und ich denke mal, du freust dich jetzt schon aufs Rückspiel, oder? Ich bin natürlich immer begeistert, das natürlich live miterlebt. Wenn man ein Grün-Weißer ist, dann muss man sowas mitfiebern. Wenn man auch die Überlegung hatte, vielleicht damit nach Gent zu fahren. Aber es hat leider nicht geklappt. Ich freue mich natürlich auf das Rückspiel am 8. März. Da bin ich dann von der UEFA der offizielle Master of Ceremony im Champions Club. Also darf da praktisch im Champions Club als Moderator auf der Bühne ein bisschen interagieren. Und das ist natürlich immer ein Wahnsinnserlebnis. Damals 2009 habe ich das schon miterleben dürfen. Und das wird wieder ein spannendes Spiel. Grün-Weiß, ich hoffe, es geht so weiter. Jetzt siehst du ja quasi alle Heimspiele aus der Premium-Position, wenn man das so sagen kann. Welchen Eindruck hast du denn von der Mannschaft, von der Leistung? Da gab es ja sehr viele Diskussionen in dieser Saison schon. Also ich beurteile sie eigentlich doch recht gut. Und da ist es ja so, dass man natürlich dann auch in den Social-Media-Netzwerken liest, dass dann eine Trainerdiskussion aufkommt oder über gewisse Spieler. Aber ganz ehrlich, wenn wir mal das letzte Jahr sehen. Wir sind DFB-Pokalsieger, wir haben eine wahnsinns grün-weiße Party gehabt in Berlin. Alle, die aus Dortmund gekommen sind und aus dem Hauptbahnhof, am Hauptbahnhof ausgestiegen sind und dann auf den Platz vor dem Hauptbahnhof gekommen sind, die haben ein grün-weißes Meer gesehen. Wir haben im Endeffekt den Supercup-Sieger geworden, die wichtigen Spiele und Zweiter in der Liga. Also mehr geht's gar nicht. Und ich denke, da irgendeine Diskussion aufkommen zu lassen, egal in welche Richtung das geht, das gehört sich für mich einfach nicht. Da muss man auch hinter der Mannschaft stehen, wenn es halt nicht so gut läuft. Und es war halt jetzt ein bisschen ein Tal der Tränen. Gut, okay, aber das letzte Spiel hat schon wieder gezeigt, gegen Ingolstadt, dass da wirklich die Mannschaft auch den Willen hat, da was zu machen. Und also ich stehe hinter den Wölfen da, wirklich auch in guten und in schlechten Zeiten. Jetzt bist du ja nicht zuletzt auch durch die Stadionshow mit Wölfe TV und so weiter relativ dicht dran, auch an Internas. Was läuft da so hinter den Kulissen? Wie wird da so hinter den Kulissen über den Saisonverlauf diskutiert? Ja, hinter den Kulissen ist das, glaube ich, es ist eine schwierige Situation manchmal. Wenn das natürlich nicht so gut spielt, wenn die Mannschaft nicht so gut spielt und man dann halt, wie gesagt, auch in den Social-Media-Netzwerken dann irgendwelche negativen Kommentare von einzelnen Fans liest, dann guckt man sich natürlich schon in die Augen hinter den Kulissen und versucht natürlich dann auch als Team des Wölfe-TVs, als Team des Arena-TVs hinter der Mannschaft zu stehen und da auch positiv wirklich durch Georg und durch Helmut, die das grandios machen als Moderatoren, da wirklich die Fans nach vorne zu peitschen und auch den Fans im Endeffekt einen Zusammenhalt zu geben. Und das versuche ich natürlich auch mit der Musik zu unterstreichen. Denn mit Musik kann man unheimlich viel, denke ich, auch Positives erreichen. Und auch hinter den Kulissen ist natürlich da auch, spricht man, ja, das war jetzt nicht so gut. Aber es gibt da nicht einen, der sagt, Mensch, jetzt müssen wir da irgendwie, da muss ein Wechsel her oder sonst sowas. Das wird überhaupt nicht diskutiert, das gibt's gar nicht. Jetzt sitzt du ja während der Spiele da schön in deiner Box. Was kriegst du denn da so mit vom Spiel insgesamt? Und wie sieht so ein Arbeitstag aus, so ein Ablauf? Wie muss man sich das vorstellen? Der normale Spieltag sieht für mich so aus, dass ich halt, gehen wir von einem Samstagspiel aus, was ja in den meisten Fällen der Fall ist. Ich habe irgendwo Freitagnacht irgendeine Party gerockt, bin dann morgens ins Bett gekrochen, ziemlich durch, dann klingelt um 10 mal ein Wecker, dann stehe ich auf, dusche, frühstücke, setze mich um 11 ins Auto, weil wir um 12.15 Uhr ein Meeting haben in der Volkswagen Arena, da treffen wir uns im Pressebereich und da wird dann halt das gesamte Team des Arena-TVs, des Wölfe-TVs setzt sich zusammen, die Kameraleute, der Regisseur, das Team vom VfL Wolfsburg, die Moderatoren und alle Kabelhelfer, die da halt dazugehören. Das ist also wirklich ein relativ großes Team, um halt die perfekte Show zu liefern. Ich würde mal sagen, übertrieben wird es wie eine gute Fernsehshow, die da gemacht wird. Und dann wird halt detailliert der Ablaufplan durchgegangen. Das sind mehrere Seiten in Excel geschrieben, wann genau was passiert, wer im Endeffekt welchen Moderationspart hat, was für Musik gespielt wird, was für Werbeeinspieler kommen, dass das wirklich also auch als professionelle Show rüberkommt und die Fans das im Endeffekt ja als Bereicherung genießen können. Dann ist nach dem Meeting ist dann eine Probe, da werden halt alle Gewerke einmal durchgetestet, ob die Mikros funktionieren, ob die Kameras spielen, ob die Musik läuft, ob die richtige Musik der gegnerischen Fans vorliegt. Das wird alles getestet. Ja, und dann haben wir eine kurze Pause bis zum Spiel und dann geht's ja schon etwas über eine Stunde los mit Wölfe TV, wo dann Helmut und Georg praktisch aus dem Tunnel kommen und dann die Show eröffnen. Und dann sind wir alle gespannt auf das Spiel. Da ist immer ein gewisser Ablauf, gewisse Titel, die immer gesetzt sind und natürlich Musikstrecken, die frei gewählt werden. Und für uns ist natürlich immer auch ein spannendes Erlebnis. Und jeder, der, sag ich mal, auch hinter den Kulissen arbeitet, der ist natürlich auch aufgeregt und freut sich dann im Endeffekt auf das Spiel, wenn es denn endlich losgeht, wenn dann endlich die Mannschaft mit dem Herzpochen und mit Sirius dann aufs Spielfeld kommt. Und ich sitze dann während des Spiels da und darf dann ja eigentlich auch mal so den Knopf drücken, wenn ein Tor fällt. Und das mache ich eigentlich sehr gerne. Ram-a-lam-ding-dong abfeuern, damit dann wirklich auch die Fans mitfeiern können. Zu dem Song habe ich natürlich gleich noch eine Frage, aber nochmal kurz zum Spielverlauf. Wenn du dann da sitzt, kannst du das dann sehen oder bist du busy oder hast du da ein Auge für letztendlich? Wie läuft das ab? Während des Spiels haben wir natürlich relativ wenig zu tun. Da sind die Grafiker gefragt, die halt im Endeffekt dann halt das Torverhältnis an die gelben Karten und diesen ganzen Kram halt im Endeffekt an die beiden Videowalls schießen. Und wir sind, sehen das Spiel halt von oben, schön im Warmen. Das ist so der größte Vorteil im Winter, dass man dann rausgucken kann und dann das Spiel natürlich verfolgt und auch den Vorteil hat, dass wir da natürlich Monitore haben, wo wir halt auch bei Sky die Konferenz gucken und halt auch im Endeffekt sehen, wie es in den anderen Stadien läuft und dann ja auch die Ergebnisse auf die einzelnen Videos draußen gegeben werden. Also natürlich schon fiebert man mit, wenn ein Tor fällt, ist natürlich der Jubel groß und wenn halt ein gegnerisches Tor fällt, dann ist man halt ein bisschen sauer vielleicht, wenn man sich über den Spieler ändert. Genau, es sind fast ausschließlich Männer da oben, wenn Männer halt Fußball gucken. So ist das da, live in der Farbe. Ja, das muss ja nichts Schlechtes sein. Sehr schön. Du bist ja auch dabei bei den ganzen Events des VfL Wolfsburg, DFB-Pokalfinale, habe ich vorhin schon angesprochen. Welches Event ist dir denn ganz besonders in Erinnerung geblieben? Ich glaube, so 16 Jahre bist du jetzt schon dabei. Was ist da hängen geblieben? So, da gibt's ganz, ganz viele Momente. Also da wird es wahrscheinlich so sein, wenn ich jetzt anfange zu erzählen, dann sind alle, die zuhören, so gespannt, dass sie die ganze Nacht durch den VfL-Podcast hören. Jedes einzelne Stadionfest ist ein Erlebnis. Wir haben mal eine Bühne vor der Nordkurve gehabt, wo ein kleiner Junge vor dem Spiel, haben wir das bei jedem Spiel gehabt, wo der kleine Junge, der mittlerweile, das ist 5, 6, 7 Jahre her, also mittlerweile auch schon erwachsen ist, der wusste alles über den VfL, der konnte alles erzählen, der war im Wölfi-Club und er hat also wirklich den VfL gelebt. Ich habe beim DFB-Pokal sowohl in Berlin auf dem Antenne Niedersachsen-Truck vom Hauptbahnhof die gerockt mit Helmut Eickhoff zusammen als Moderator. Ich durfte abends die DFB-Pokal-Party als DJ machen, wo dann die Spieler hinter mir in der DJ-Kanzel waren und mit ihren Getränken so rumgeschlabbert haben, dass mein MacBook dabei gestorben ist. Scheißegal, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich hatte Ersatz dabei. Wir haben das überbrückt und wir haben gefeiert. Ich war 2009 dabei, als die Bühne war, als die Autos auf die Bühne gefahren sind mit den Spielern, da habe ich daneben gestanden. Ich war jetzt letztes Jahr dabei beim DFB-Pokal auf der Bühne. Also da sind so viele Erlebnisse, auch die Weihnachtsfeier der Profis oder wirklich jede einzelne Veranstaltung, jedes Stadionfest macht Spaß und ist wirklich, wenn man das so zurückblickt und ich mir manchmal Fotos anschaue, das sind Erlebnisse, das ist wirklich also unglaublich, wie nah man doch dieser Mannschaft ist und auch dem gesamten Team beim VfL Wolfsburg. Und das ist wirklich, würde ich mal sagen, so eine große Familie, auch wenn man externer Dienstleister ist. Man merkt, du bist ja voller Herzblut auch dabei und das, wenn man das so sagen darf, wo du erblich negativ vorbelastet bist, oder? Definitiv. Ja. Also ich komme ja nun gebürtig aus Braunschweig und da gibt es natürlich auch viele, die dann mir im Endeffekt sagen, oh, du, ne, Braunschweiger und Wolfsburg und so weiter. Aber das ist für mich, ich mache das seit 16 Jahren, wenn man seit 16 Jahren einer Mannschaft so nah ist und einer Geschäftsstelle so nah ist und den Mitarbeitern so nah ist, dann ist es völlig egal, aus welcher Stadt man kommt. Dann ist es einfach ein Job, der einem, wie du eben sagst, mit Herzblut, den man ausfüllt und wo man natürlich auch, wenn etwas in den Medien steht, natürlich vielleicht auch andere Infos hat, weil man hinter die Kulissen gucken kann. Und dann ist es einfach eine coole Nummer. Also wenn du auf einer Weihnachtsfeier stehst und mit den Spielern dich unterhältst und das sind Menschen wie du und ich, das ist schon echt eine super Sache. Wir adoptieren dich gerne, sogar als Braunschweiger. Okay, kommen wir nochmal zurück zur Musik. Du hast ja eben angesprochen, Stadionshow ist relativ eng getaktetes, relativ genau ausgearbeitetes Programm. Wie modifiziert ihr das, vor allen Dingen auch in Sachen Musik? Wie ändert ihr und in welchem Tonus ändert ihr Stücke? Zum Beispiel gab es ja lange Zeit die Einlaufmusik zur zweiten Halbzeit mit Carmina Burana. Dann ist das jetzt mal Metallica mit Enter Sandman. Wie läuft das so ab? Ja, es wird schon natürlich weiterentwickelt. Man ist natürlich da sehr behutsam, natürlich auch mit den Fans werden Umfragen gestartet, welche Songs man vielleicht nehmen kann. Es war vor Jahren mal die Idee, dann auch die gegnerischen Fans mit deren Hymne zu begrüßen, indem man den Refrain spielt, wenn halt Ingolstadt, wenn halt Bayern, wenn halt Stuttgart, wer auch immer in die Volkswagen Arena kommt, einfach um so ein bisschen deeskalierend zu wirken bei den gegnerischen Fans und auch denen zu sagen, hey, schön, dass ihr da seid, ganz herzlich willkommen, wir wollen ein friedliches Fußballspiel, wir wollen ein friedliches Ringsrum, einfach so als Wertschätzung, den gegnerischen Song zu spielen. Da gab es einen riesen Aufruhr auch in Wolfsburg bei den Fans. Mittlerweile finde ich persönlich, ist das eine Sache, die sich gut etabliert hat, wo man wirklich auch sagen kann, das brechen wir uns da keinen bei ab, wenn wir die gegnerischen Fans begrüßen. Der Song, der im Endeffekt, den du gerade angesprochen hast, da hat man sich natürlich überlegt, wie kann man vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung reinbringen? Wie kann man dieses Carmina Burana, was man ja praktisch vor dem Spiel, wenn die Mannschaft zum Warmmachen rauskommt, das dann in Thunderstruck von AC/DC umgewandelt wird, wenn die Mannschaft auf den Rasen kommt, wie kann man praktisch nach der Halbzeit, also zur zweiten Spielrunde, wie kann man da das Ganze noch ein bisschen mehr machen, dass da noch mehr Spannung reinkommt? Und da ist Enter Sandman, finde ich, ein ziemlich cooler Song, den man sich da ausgesucht hat oder den wir uns da ausgesucht haben. Und da muss man sehen, dass man gewisse Sachen vielleicht verändert, ein bisschen modifiziert. Und wenn ich in andere Arenen, in andere Stadien gehe, dann finde ich, ist die Stadionshow und das Arena-TV, das Wölfe-TV, was Wolfsburg bietet, also ganz, ganz, ganz weit vorne. Das ist wirklich Champions League. Wenn ich das in anderen Stadien sehe, dann finde ich das manchmal relativ traurig, was da passiert. Sehr gut, dann werde ich dich jetzt mal so lange stalken, bis du das Titellied vom Wölferadio spielst. Ja, da gibt es ja auch einige Titel. Es gibt ja Paul, eine Band, die vor 3-4 Jahren mal einen Song gemacht haben über Wolfsburg. Finde ich auch sehr schön. Da gibt es ja auch alte Titel aus der, wenn du das so wirklich mal durchkramst, die Jungs von der Aller und so eine Titel, die man also auch immer wieder gerne spielt. Aber so gewisse Sachen finde ich halt gesetzt. Jeder Torwart hat seinen eigenen Song, den er sich aussucht, wenn er aufs Spielfeld kommt. Und so eine Sachen finde ich halt schon wichtig, dass das passiert. Auch dieser, wenn die Mannschaft das fällt, wenn Georg vor der Nordkurve steht, wenn die Schals gezückt werden und gewirbelt werden. Das ist ja ein Zusammenschnitt aus den Scorpions, Rocky Like a Hurricane, eine Classic-Version. Da habe ich damals Wolfsgeheul mit reingebaut, damit das also wirklich auch, ja, die Dramaturgie da wirklich auch passt. Denn das ist ja wirklich, das wird ja inszeniert, das Ganze. Und wir wollen die Fans eigentlich auf so eine Reise mitnehmen und die Spieler natürlich dann auch hochpeitschen, weil die hören das ja unten in den Katakomben in der Arena, dass man da im Endeffekt wirklich ein Gesamtkunstwerk mehr oder weniger schafft und dann was den Wölfen natürlich auf dem Platz zum Sieg verhelfen soll. Letzte Frage. Ramalama Ding Dong ist ja für mich die coolste Torhymne der Bundesliga. Gefällt mir mal ausgesprochen gut, aber du, der das immer professionell auflegen musst, kannst du es denn überhaupt noch hören? Also ich könnte eigentlich das bei jedem Spiel 10-mal drücken. Also ich könnte auch mal aus Versehen auf die Taste drücken und dann, nein, aber Ramalama Ding Dong ist wirklich ein Song, wenn du jetzt mal die das Fußball ausblendest und als DJ auf eine Party gehst. Der Song funktioniert immer, wenn du ihn gut einsetzt, also eigentlich bei Jung und Alt, weil es ein Lied ist, was gute Laune verbreitet, wo jeder, sag ich mal, mitsingen kann. Und wenn du sowas dann auch noch in der Arena spielst, also den habe ich mir definitiv nie, das ist einer der ganz wenigen Songs, den ich mir nicht überhört habe. Und ich finde aber auch, dass das, wie du schon sagst, ja, die geilste Torhymne in der Liga ist. Gute Laune, da hoffe ich auch mal drauf nach dem Spiel Samstag bei Hertha. Ist ein Auswärtsspiel, da bist du dann nicht dabei, gehe ich mal von aus. Nee, leider bin ich nicht mit bei der Hertha. Ich muss das Musikkonzept für die Miss Germany-Wahl im Europapark machen und reise morgen in den Europapark und bin dann bis Sonntag mit den Missen dort musikalisch zugange und am Samstagabend dann, wie gesagt, verantwortlich für die Gala der Miss Germany-Wahl. Die vertrauen auch seit vielen Jahren auf meinen, ich sag mal, Musikgeschmack und darf halt da für die Gala die Musiktitel aussuchen, wenn die Mädels die Missen nach meiner Pfeife tanzen. Ja, mein Mitleid. Das ist ein ganz, ganz harter Job, aber irgendeiner muss ihn ja machen. Ja, das sage ich mir auch. Ja. Das war Dirk Wöhler, Stadion-DJ des VfL Wolfsburg. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Nordkurve. Ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen Beef mit dem Sportjournalisten Tobias Holtkamp, der auf Welt.de einen Kommentar verfasst hat über den VfL, der mir sauer aufgestoßen ist. Die geneigten Wölfe-Radio-Zuhörer werden sich erinnern. Ja, den Kollegen habe ich natürlich angeschrieben. Lustigerweise firmiert der bei Twitter unter dem Ad-Zeichen Rune4. Ja, das, da weiß ich doch schon, was für ein Fan der ist. Rune, kenne ich nur einen Bundesligaspieler, der auch die Nummer 4 getragen hat. Ja, das ist was für Experten, könnt ihr mal drüber nachdenken. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich den Herrn natürlich angeschrieben habe und keine Reaktion erhalten habe. Was mich jetzt nicht so sehr überrascht. Ich habe ihn eingeladen, hier im Wölferadio seine Thesen zu vertreten. Mehrmals habe ich das getan über Twitter. Der ein oder andere wird es verfolgt haben, auch bei Facebook. Ich poste das ja mal ganz fleißig, dass ich da hartnäckig bin. Ja, und ich bleibe weiter dran. Mal gucken, vielleicht kriege ich den ja irgendwann nochmal und dann darf er hier gerne auch seine Meinung mal vertreten, wenn er dann mit einem Fan und Anhänger des VfL Wolfsburg spricht. So viel dazu. Kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Auch ihr habt mir jede Menge wieder geschrieben, und zwar zur Frage der Woche hier im Wölferadio. Trendwende oder Strohfeuer? Ja, die Frage ist, ne, Trendwende nach dem Sieg gegen Ingolstadt, können wir das schon so verzeichnen oder ist das angesichts der drohenden schweren Aufgaben Hertha, Bayern, Gladbach nur ein Strohfeuer in der Liga? Da wollte ich gern eure Meinung wissen. Und unter anderem hat mir geschrieben User Lorenz, hallo Lenny, hallo Lorenz, leider hat meine Kristallkugel gerade Empfangsprobleme, deswegen kann ich dir auch leider nicht sagen, was die Zukunft bringen wird. Aber er hat natürlich eine Theorie. Viele sprechen von einem mentalen Problem. Sollte das die Ursache sein, können Erfolgserlebnisse sicher einen positiven Schub verleihen. Ich setze mehr auf eine Stabilisierung unserer Defensive durch die hoffentlich dauerhafte Rückkehr Gustavus und die Belebung der Offensive durch die kreativen Ideen eines Arnolds im Spielaufbau. Ich hoffe auch bei ihm auf eine schnelle, weitere und dauerhafte Genesung. Also ein bisschen bezogen, sagt Lorenz, auf das Personal. Hängt so ein bisschen davon ab, wie sich das weiterentwickelt. User Scattershot meint dagegen, kann man nach einem Spiel von einem Trend sprechen, ergo dann auch von einer Trendwende? Ich denke, man kann vielleicht Einsatz und Will loben, das war's dann aber auch, denn solche Sachen können im schlimmsten Fall auch ganz schnell wieder verpufft sein, wenn es böse läuft. Trend ist für mich erst gegeben, wenn ein kleiner Lauf, sei es auch nur in den nächsten zwei Spielen, erkennbar ist. Gut zusammengefasst hat es auch, jetzt muss ich gucken, der Username ist ein bisschen schwierig, Coprolalia Under Control. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Such dir einen anständigen Namen, Junge oder Mädel, je nachdem, wer das auch immer ist. Jedenfalls CUC, wie man es abgekürzt auch sagen könnte, schreibt mir, auch wenn gegen Ingolstadt noch deutliche Schwächen zu sehen waren, die sich die letzten Monate wie ein roter Faden durch unsere Spiele gezogen haben, meine ich eine Steigerung in Sachen Einsatz und Bereitschaft bemerkt zu haben. Darauf muss man aufbauen und ich hoffe, dass der Sieg jetzt wieder etwas in Fluss gebracht hat, was die letzten Wochen zum Versiegen kam. Soweit User CUC. Danke, ich mach's mir mal einfach. Ja, im Wolfsgirl habe ich ja geschrieben, ja, ist jetzt so ein bisschen, fühlt sich an wie so ein 1-Cent-Münze finden auf der Straße, nämlich in die Richtung, ja, reich macht's einen nicht, aber irgendwie gibt's ein gutes Gefühl und deswegen gehe ich so ein bisschen mehr in die Richtung, man möchte das auch ein bisschen mehr so als Neuanfang sehen und habe mir gedacht, das ist eine total gute Idee, Neuanfang dann zu verknüpfen mit einem Gespräch mit einem Fan aus der Nordkurve und zwar jemandem ganz Besonderen, nämlich dem Vorsitzenden des Fanclubs Nordkurvenbrüder. Das ist der neueste OFC, den wir beim VfL Wolfsburg zu verzeichnen haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich sag mal, hallo Johnny. Hallo. Ja, beim Spiel gegen Ingolstadt, da gab es ja von den Fans die weit beachtete Plakataktion. Reißt euch endlich den allerwertesten auf, stand da in deftiger Form geschrieben. Hat's denn was gefruchtet aus deiner Sicht und wie fandest du die Aktion? Also ich fand es persönlich eigentlich sehr gut. Es wurde mal Zeit, dass die Spieler ein Zeichen von der Kurve kriegen, dass es wirklich mal heißt, reißt euch den Arsch auf, kämpft für uns. Und ich finde, man hat es gemerkt, dass die Spieler wirklich gekämpft haben für uns und auch das Spiel an sich kämpferisch mal war. Und nicht die letzten Spiele, wo es immer nur so, na, so müde war, das Spiel, so sage ich mal. Vorm Spiel gab es ja in der Nordkurve auch noch eine konkrete Ansage vom Kapo. Was wurde da genau besprochen für die Fans, die jetzt nicht da so nah dran gestanden haben? Also es gab vorm Spiel ja die Ansage von Heise, vom Kapo. Ich fand das sehr gut. Es ging darum halt, dass wir uns in der Kurve zusammenreißen müssen, dass vor allem diese Pfiffe beim Spiel gegen Köln vielleicht ein bisschen übertrieben waren, weil dass wir wirklich als Kurve, egal wie steht, hinter der Mannschaft stehen sollten und zeigen sollten, dass wir Wolfsburg sind, dass wir wirklich den Jungs 90 Minuten den Support bieten können. Das Thema Pfeifen wurde ja auch hier öfter schon mal thematisiert. Glaubst du denn, dass da jetzt auch auf den Rängen, in den Kurven, bei den Anhängern so ein Umdenken eingesetzt hat? Also ich muss sagen, man hat schon gemerkt, dass das Stadion sehr stimmungsvoll war, dass wir von Anfang an 100% gegeben haben, dass auch die Gegengerade, die Südtribüne und auch der Oberrang von Anfang an mitgezogen haben, dass sie aufgestanden, sie haben geklatscht. Das war ein sehr stimmungsvolles Spiel, es war sehr, ja, wenn man sagen, sehr mitreißend. Was könnte denn noch besser laufen, beziehungsweise wie siehst du denn die Zusammenarbeit in der Wolfsburger Fanszene jetzt auch aus der Sicht eines neuen Verantwortlichen bei einem Fanclub? Besser laufen könnte, dass die Nordkurve an sich noch lauter wird, dass noch mehr Leute mitziehen, gerade beim ja einmal Wolfsburg, immer Wolfsburg, beim Hüpfen zum Beispiel. Ja, und Zusammenarbeit in der Szene, kann ich nicht so viel zu sagen, weil wir noch nicht so lange in der Szene drin sind, sage ich mal. Aber ich finde, an sich haben wir eine relativ gute Szene, die sehr gut zusammenarbeitet. Wie seid ihr als neuer Fanclub aufgenommen worden? Von den Kollegen, sage ich jetzt mal. Wir sind selber sehr gut aufgenommen worden. Wir bekamen auf Facebook sehr viele Anschriften, auch gerade vom Fanclub Schlemmerbrüder. Bekamen wir selbst Unterstützung auch in der Anfangszeit und wir sind eigentlich für mich persönlich in der Ansicht sehr gut aufgenommen worden. Es gab viele Glückwünsche, auch wir sind ja in der Kurve auch relativ gut begrüßt worden, ja. Also wird dann schon angesprochen, hey, bist du nicht da von den Nordkurvenbrüdern? Und man hat dann schon so einen gewissen, ja, Fragenansturm, sag ich mal. Ja, das klingt doch alles schon mal sehr positiv. Sehr schön, auch so einen Fanclub zu leiten, vor allem. Das macht sehr Spaß, gerade mit Stefan zusammen, mein Mitvorstandskollege. Ja, der krankheitsbedingt leider heute nicht kann. Gute Besserung an dieser Stelle. Kommen wir nochmal zum Sportlichen. Was erwartest du dir vom Spiel gegen Hertha? Ich erwarte ganz deutlich einen Sieg. Das ist auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Defensive gut stehen wird und auch der Sturm relativ ja, aktiv ist. Ich hoffe auf viele Tore. Ich werde persönlich auch im Stadion sein mit unseren Nordkurvenbrüdern. Und ja, ich hoffe, dass das Spiel erfolgreich für den VfL ausgehen wird. 3-0 für Wolfsburg. Ja, 3-0 würde ich gerne nehmen und dann hoffentlich auch souverän nach Hause bringen, jedenfalls souveräner als in Gent. Das war Johnny, Vorsitzender des neuesten VfL-Fanclubs, den Nordkurvenbrüdern. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Kurzpassspiel. Ja, Riesenthema war ja diese Woche dieser komische Elfmeter da von Messi und Suarez im Spiel Barcelona gegen Celta Vigo. Spanien, ist das denn erlaubt? Wurde gefragt, ist das denn sportlich? Führt man dann den Gegner vor und so weiter und so fort? Ja, also ich hätte es ja cool gefunden, die hätten sich das beim Stand von 0-0 getraut, aber so ist es dann halt manchmal. Regelkonform ist das offensichtlich und das hat so viel Eindruck hinterlassen, dass jetzt die englische Nationalmannschaft das gerne kopieren möchte. Hoffentlich sagt denn einer, dass das beim Elfmeterschießen gar nicht geht. Sehr schön auch die Geschichte, die da bei Paris Saint-Germain passiert ist. Der Spieler Serge Aurier, ja, so heißt er, Serge Aurier, hat das gemacht, was man nicht machen sollte. Er hat nämlich den eigenen Trainer beleidigt und auch seinen Mitspieler, den großen Zlatan Ibrahimovic. Er hat nämlich gesagt, sein Trainer Laurent Blanc sei eine, Zitat, ich entschuldige mich für die Wortwahl, eine Schwuchtel, die Zlatan absaugt. Er nehme alles, auch seine Eier. Ach du meine Fresse. Das sind so Geschichten. Junge, sowas in einem Fußballteam. Oder wie man auch sagen könnte vom Niveau her, eine ganz normale Trainingseinheit beim HSV. Alles in Ordnung, Brian. Setz dich, nimm dir einen Keks, mach es dir schön bequem. Du Arsch! Und dann hat ja noch Marco Reus, Nationalspieler Marco Reus vom BVB, eine neue Freundin. Natürlich ein Topmodel, natürlich. Und wir fragen uns alle, wie kriegen denn diese hochbezahlten, gut aussehenden Fußballspieler denn die Frauen rum? Und ja, er hat es nicht getan mit seinem Bankkonto oder dem tollen Haus, tollen Wohnung, wo er jetzt auszieht, weil ihm die Nachbarn zu laut waren. Nein, er hat zu seiner neuen Liebsten einfach gesagt, Schatz, du darfst mein Auto fahren, wann immer du willst. Kombinationsspiel. Bei mir am Telefon ist jetzt Michael Jahn, langjähriger Sportjournalist bei der Berliner Zeitung und auch Autor mehrerer Bücher über den kommenden Gegner des VfL Wolfsburg, nämlich Hertha BSC Berlin. Hallo Herr Jahn. Hallo, ich grüße. Ja, ihr plant doch schon für die Champions League, oder kann man das noch nicht so sagen? Nein, das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Und also Hertha BSC selbst spricht nicht von der Champions League, das ist ganz klar. Eventuell liebäugelt man natürlich ein bisschen mit Europa, vielleicht mit der Europa League, wenn alles gut gehen sollte. Aber das Wort Champions League ist natürlich noch beim Verein verboten. Bei den Fans sieht das schon ein bisschen anders aus. Die hoffen natürlich, dass es mal wieder klappt. Es war bisher nur einmal in der Historie, 1999, 2000, als Hertha in der Champions League spielte. Damals noch unter Jürgen Röwe als Trainer. Ja, der war ja sogar mal kurze Zeit Trainer bei uns in Wolfsburg. Jetzt kommen aber durchaus selbstbewusste Töne aus Berlin. Michael Preetz sprach neulich sogar vom Pokalsieg. Ist das was Neues? Ist das neues Selbstbewusstsein im Überschwang oder ist das tatsächlich auch eine neue Entwicklung bei Hertha? Das ist eine neue Entwicklung, muss man sagen. Nach der letzten Saison, wo ja erst der Klassenerhalt dann am letzten Spieltag gesichert war, hat man sich natürlich sehr, sehr gut verstärkt im Sommer. Und die tolle Hinrunde, die ja wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist, hat natürlich das Selbstbewusstsein doch stark angehoben bei den Spielern, beim Trainer und auch natürlich bei der Vereinsführung. Und das ganz große Ziel, das ja Paldada schon im Sommer sozusagen persönlich ausgegeben hatte, ist ja das Erreichen des Pokalfinales mal im eigenen Wohnzimmer, im eigenen Olympiastadion. Und das sieht ja im Moment sehr gut aus. Ja, da muss ja nur noch Borussia Dortmund mitspielen. Aber was sind denn die Gründe bei euch für den Höhenflug? Was kann man da so besonders anführen? Also ich glaube, in der letzten Saison, als Dardai von Jos Luhukay im Februar 2015 die Mannschaft übernommen hatte, hatte er nur ein Ziel, einen Auftrag, den Klassenerhalt sichern mit allen Mitteln, was ja dann mit Ach und Krach dann auch gelungen war. Dann setzte man sich im Sommer zusammen, hat einige Spieler aussortiert und sehr, sehr gut eingekauft. Es war also selten, dass alle Zugänge des Sommers so gut eingeschlagen haben. Also ich zähle sie nochmal auf, Wladimir Darida von Freiburg, im Mittelfeld Mitchell Weiser, ein sehr, sehr guter Mann vom FC Bayern München und natürlich Vedat Ivicevic als Sturmspitze, der jetzt schon 6 Tore in der Bundesliga für Hertha geschossen hat und 2 im Pokal, das waren 4 Doppelbacks sogenannte. Und auch der junge Niklas Stark, der 4. Zugang von Nürnberg, hat bei seinen wenigen Kurzeinsätzen auch eine gute Figur gemacht. Also alle haben eingeschlagen und gerade die ersten 3, Ivicevic, Weiser, Darida, haben doch die spielerische Qualität der Mannschaft also stark angehoben. Und dann müsste man natürlich sagen, dass Dada im Sommer unglaublich viel Kondition hat bolzen lassen durch seinen Athletiktrainer Hendrik Kuchnow, der zurückgekommen war von Schalke 04 und die Mannschaft wirklich auf einen hohen Fitnessstand gebracht hat. Danach hat er erstmal, sage ich mal, die Defensive stabilisiert und dann im Laufe der Zeit auch spielerische Elemente entwickelt. Und dass das dann aufging, hat natürlich das Selbstbewusstsein dann doch enorm angehoben. Sie haben es eben schon angesprochen, Paul Dardai, die Handschrift des Trainers ist deutlich zu erkennen. Welchen Anteil hat er an der Entwicklung genau? Also ich glaube, Paul Dardai hat einen ganz, ganz hohen Anteil an diesem Erfolg. Er hat wirklich, er lebt ja auch seinen Spielern Fußball vor. Er ist der Rekordspieler des Vereins mit 286 Erstligaspielen. Also ein ganz, ganz vereinstreuer Mensch, der vor seiner Berufung als zum Cheftrainer die U15 trainiert hat von Hertha. Parallel dann die ungarische Nationalmannschaft. Und er hat wirklich mit seiner Art und Weise, mit seinem Umgang mit den Spielern doch einen ganz, ganz großen Anteil an dieser doch relativ rasanten Entwicklung, möchte ich mal sagen. Wir langjährigen Begleiter waren auch überrascht über die Schnelligkeit jetzt, wie sich die Mannschaft entwickelt hat. Also von einem Abstiegskandidaten jetzt nach ganz oben, im Moment auf Platz 4, noch vor dem viel höher gehandelten VfL Wolfsburg. Ja, die Spitze ist angekommen, das nehme ich jetzt mal an dieser Stelle so hin. Aber Stichwort Neuzugänge, da nochmal nachgefragt. Was habt ihr denn mit Vedat Ivicevic gemacht? Das ist ja ein völlig anderer Spieler jetzt bei euch. Ja, das war ja auch ein doch sehr überraschender Transfer am letzten Tag in der Transferphase. Und ich weiß, dass Paldada den Ivicevic unbedingt haben wollte. Er war ja in Stuttgart aussortiert, wird er teilweise noch vom VfB bezahlt. Und er hat ihm hier auch völlige Freiheit gelassen. Und er hat in Salomon Kalou, der ja in der Vorsaison doch arg enttäuschte insgesamt, jetzt doch so eine Art kongenialen Sturmpartner gefunden. Die beiden haben sich von Spiel zu Spiel besser verstanden. Kalou ist völlig aufgeblüht an der Seite von Ivicevic, hat schon 10 Tore geschossen, Ivicevic 6 und beide verstehen sich wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt zeigt Ivicevic doch seine Qualitäten, die ja leider in den letzten Jahren dann in Stuttgart nicht mehr gefragt waren. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, Stuttgart ist ein ganz gutes Stichwort. Da hat es ja zuletzt nicht so geklappt bei euch. 0-2 verloren. Auch davor die Spiele unentschieden gespielt hauptsächlich. Ist das denn eine erwartbare Delle jetzt oder eigentlich kein großer Rückschlag? Ich denke schon, dass das jetzt eine kleine Delle ist, die man ja immer einkalkulieren muss im Laufe einer Saison. Hertha hat ja noch nicht gewonnen in der Bundesliga, jetzt in der Rückrunde 3 unentschieden. Ich meine, das 0-0 gegen Borussia Dortmund zu Hause war ein sehr, sehr intensives und gutes Spiel. Man hat gesehen, dass man mit den absoluten Spitzenmannschaften durchaus mithalten kann. Das sah ja vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch ganz, ganz anders aus. Ja. Und man hat sich natürlich auch auf den Pokal konzentriert, das 3:2 vorige Woche bei Heidenheim, beim Zweitligisten Heidenheim. Das war ein großer Erfolg. Aber Daniel sagte auch jetzt nach dem 0:2 in Stuttgart, es ist jetzt so eine kleine rückläufige Tendenz zu beobachten und Wolfsburg am Sonnabend sei dann doch ein Schlüsselspiel. Wenn man es gewinnen sollte, ist man weiter oben dabei, geht es anders aus, muss man sich wohl eher mit einem Platz erstmal wieder im Mittelfeld anfreunden. Womit rechnet man denn dann in Berlin, wenn es zum Spiel gegen den VfL Wolfsburg kommt? Aufgrund des Tabellenplatzes des VfL eher mit einem mittelklassigen oder mit einem sehr gefährlichen Gegner? Also ich denke eher ein gefährlicher Gegner. Also die Spiele Hertha gegen Wolfsburg waren ja doch oft in der Vergangenheit recht intensiv. In der Hinrunde hatte Hertha, da waren sie noch nicht so stabil, 0:2, also 2:0 verloren in Wolfsburg. Also ich denke, das wird so ein Duell auf Augenhöhe werden, wo auch, glaube ich, von beiden Seiten Geduld gefragt ist. Ich denke, es werden nicht so sehr, sehr viele Tore fallen. Das ist meine persönliche Meinung. Wer das erste Tor schießt, glaube ich, ist schon enorm im Vorteil. Es wird sicher eine knappe Angelegenheit. Beim Spiel Berlin gegen Wolfsburg spricht man ja auch gern vom ICE-Derby aufgrund der geringen Entfernung mit dem Zug. Wie nimmt die Hauptstadt die Entwicklung des VfL Wolfsburg in den letzten 2-3 Jahren so wahr? Das ist natürlich immer beobachtet worden, was in Wolfsburg passiert. Das ist schon durch die räumliche Nähe. Das war ja bislang immer die kürzeste Auswärtsfahrt auch für die Hertha-Fans. Eine Stunde mit dem ICE bis Wolfsburg. Das war immer sehr bequem oder ist sehr bequem. Und man hat natürlich Wolfsburg immer im Blick, weil man ja, wenn man jetzt ein bisschen weiter zurückgeht, 1997 gemeinsam aufgestiegen ist damals in die erste Bundesliga. Und man hat ja dann unterschiedliche Entwicklungen genommen. Wolfsburg ist ja später ganz groß rausgekommen, ist deutscher Meister geworden. Damals, das war die Saison, wenn ich mich recht erinnere, 2008, 2009, als Hertha noch mit um die Meisterschaft spielte und Vierter geworden ist. Wolfsburg wurde doch überraschend Meister. Also man hat den VfL doch immer hier in der Hauptstadt doch im Blickfeld. Jetzt haben Sie über Hertha BSC sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Welche sollte man sich denn auch als Nicht-Hertha-Fan denn mal zu Gemüte führen? Am besten alle Bücher lesen. Aber nein, also das umfangreichste Hertha-Buch, was ich geschrieben habe, ist 2010 erschienen. Das heißt Blau-Weiße Wunder. Die Geschichte von Hertha BSC, das ist über 400 Seiten stark und also illustriert die gesamte Historie des Vereins von 1892 an bis heute. Und die beiden jüngsten Bücher, die im Vorjahr, im Herbst herausgekommen sind, sind auch interessant. Aus meiner Sicht, das eine heißt Alles Hertha, also Wissenswertes rund um den Verein, das sind kleine Anekdoten drin, abseitige Tabellen und so weiter und so fort. Und dann speziell für jugendliche Leser geschrieben, gibt es das große Hertha-Buch, das ist im Vorjahr im September erschienen, ist sehr schön illustriert und zeigt auch nochmal die gesamte Historie, zeigt die Stars aus allen Jahrzehnten in Kurzporträts, also es lohnt sich zu kaufen. Sehr schön, haben auch noch ein bisschen Werbung gemacht. Sie begleiten die Hertha schon sehr, sehr viele Jahre. Wo geht denn diese Saison hin für Hertha und aber auch, wo geht die Saison hin für den VfL Wolfsburg aus Ihrer Sicht? Also ich denke, wenn bei Hertha BSC alles gut läuft und keine größeren Verletzungen von Leistungsträgern auftreten, dass man am Ende vielleicht im oberen Mittelfeld landet und wenn alles gut geht, wenn alles passt, sogar einen Platz in der Europa League erobern könnte. Und in ähnlichen Regionen sehe ich eigentlich auch den VfL Wolfsburg. Und für Samstag ein Tipp? Ich bin mein Lokalpatriot, ich tippe 1:0 für Hertha. Ja, dann wollen wir mal zusehen, dass das nicht eintritt. Das war Michael Jahn, langjähriger Sportjournalist bei der Berliner Zeitung und auch Autor mehrerer Bücher über Hertha BSC, den kommenden Gegner des VfL. Danke für das Gespräch. Dankeschön, ebenfalls. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Nach so einem glorreichen Unentschieden gegen Heidenheim möchte ein Eintracht Braunschweig-Fan den Punktgewinn feiern und geht in Braunschweig auf die Bruchstraße, hat aber nur noch 5 Euro dabei. Naja, und klopft da an der Tür und so eine Liebesdienerin kommt raus und sagt, der Eintracht-Fan, entschuldigen Sie bitte, was bekomme ich denn hier für 5 Euro? Und die Dame sagt, 5 Euro, da kannst du mal hier um die Ecke gehen und ne, sie selber mit der Hand und so, ne, und macht die Tür wieder zu. 5 Minuten später klingelt's, steht der Eintracht-Fan wieder vor der Tür. Da sagt die Liebesdienerin, ja, ich habe dir doch gerade gesagt, du sollst doch mal eben um die Ecke gehen, dann kannst du selber mit der Hand da, ne? Sagt der Eintracht-Fan, ja, habe ich gemacht, ich wollte bezahlen kommen. Ja, das war's für diese Woche wieder mit dem Wölferadio. Falls es euch gefallen hat, schreibt mir wieder wie üblich auf der Facebook-Seite oder bei wolfsblog.de. Bedanken möchte ich mich wie immer bei Sebastian für die inhaltliche und bei Norman für die technische Unterstützung. Jetzt muss es nur noch in der Liga auch so weitergehen, dass wir nach dem Sieg gegen Ingolstadt gegen Hertha nachlegen. Ob das geklappt hat, darüber sprechen wir natürlich dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ich hoffe, da seid ihr dabei. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Das Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Du, immer nur du, immer nur du. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL.